Ja, ich mache es mal ein bisschen freier, ist jetzt vielleicht auch in Ihrem Sinne. Sie sehen hier eine relativ unspektakuläre Kirche, scheint es, gebaut von Hans Dimmann, also einem der wichtigsten Westberliner Architekten und auch Architekturpolitiker, wenn man das so sagen will. Und warum zeige ich Ihnen das? Weil diese Kirche eines der wichtigsten Signalkörper, wenn man so will, dieses aktuellen Umbruchsprozesses in Berlin ist es, die Kirche St. Agnes in Kreuzberg. Und am letzten Wochenende, vielleicht haben das eine oder andere gehört, fand da dieses Gallery Weekend statt. Und in diesem Rahmen ist diese Kirche als kommerzielle Galerie neu geweiht worden, wenn man so will, neu definiert worden. Ich werde auch darüber was sagen. Wenn Sie den Begriff Kunstsystem in meinem kleinen Titel auch gelesen haben, stellt man sich die Frage, na, was ist das Kunstsystem? Wir haben Systemtheorien, wir haben verschiedene systemische Voraussetzungen bei dem Thema. Es gibt ja ganz andere Themen, Begriffe, etwa Kunstmarkt, haben Sie sicher gehört, oder das Kunstfeld nach Bourdieu, der Kunstbetrieb und so weiter. Ich finde, diese Begriffe sind nur, sagen wir mal, Platzhalter für einen bislang eben noch nicht ausreichend beschriebenen und erforschten Prozess. Und warum das so ist, möchte ich im Folgenden ein bisschen darlegen. Wir haben ja das große Glück hier in Dresden, dass Berlin nur 2 Autostunden entfernt ist. Berlin ist nicht nur ein Hotspot für Magazine und Journalisten, sondern ist tatsächlich der interessanteste Kunstort weltweit derzeit, an dem oder in dem diese Prozesse, über die wir hier sprechen wollen und die Sie vielleicht ja auch zum ganz allgemeineren und anderen Interesseschwerpunkt interessieren, vonstatten gehen. Und das sind natürlich Prozesse, die mit der neuen Austarierung zwischen öffentlichen Interessen und privaten Interessen einhergehen. Auch diese Kirche war früher natürlich keine Privatangelegenheit, aber sie wurde privatisiert und ein kommerzieller Galerist, ich spreche darüber kurz noch, hat sie sozusagen zum Kunstort, zum hippen Kunstort erkoren. Und diese Dinge sind natürlich verbunden auch mit einer Neugewichtung innerhalb des Ensembles der Künste. Wir haben in den letzten 10 Jahren sehr stark eine Neugewichtung des Attraktionswertes der bildenden Kunst. Also wenn Sie heute vielleicht auch hier in Dresden wohnen, die Dresdner Neustadt aufsuchen, viele von Ihnen wohnen sicher dort, dann war das noch vor 10 Jahren nicht unbedingt ein hippes Stadtereignis, ein Galerienrundgang oder auch eine Vernissage zu besuchen. Das waren versprengte Interessengruppen, die sich dafür interessierten. Wenn Sie das heute tun, werden Sie merken, dass die bildenden Künste in diesem Setting eine ganz, ganz neue Rolle gefunden haben. Das hat nicht nur was mit ökonomischen Problemen zu tun, wie wir sie etwa bei der Rockmusik, bei der Popmusik haben oder bei der Filmindustrie. Sie erinnern sich an die apokalyptischen Endzeitsignale vom Ende des Kinos und so weiter etc. Aber warum es wirklich so ist, warum die bildende Künste und vor allen Dingen in einem ökonomischeren Sinne dann auch die Kerndisziplin, also die Malerei, ich werde darüber auch noch sprechen, wieder so eine enorme Neudefinition gewonnen haben, auch bei jüngeren aufstrebenden Eliten oder Mittelstandsmilieus. Das ist ein ganz spannender Prozess, der mit dieser Kirche unter anderem eben auch zusammenhängt. Also dieser Vortrag widmet sich den aktuellen Umbruchprozessen in diesem Kunstsystem der Gegenwart und nachfolgend soll am Beispiel der Kunststadt Berlin skizziert werden, wie ein unabgeschlossener Wandlungsprozess, für den wir auch noch keine Begriffe haben, auch für die Analyse, das Kunstfeld erheblich verändert. Diese Konfiguration, sichtbar etwa am letzten Wochenende beim Gallery Weekend in Berlin, geht einher mit einer Erosion der bislang in Deutschland, zumindest in Deutschland, aber auch in der Schweiz oder in Österreich ja beobachtbaren verbindlich gesetzten Standards, insbesondere mit der nunmehr offen in Frage gestellten Priorisierung öffentlicher Teilhabeprozesse gegenüber exklusiven privaten Interessen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der über die Kunst, die ja natürlich immer auch ein Distinktionsmedium, ein Darstellungs-, ein Repräsentationsmedium für aufstrebende Machteliten gewesen ist, wie diese Umformierung auch in Europa zu einer Verabschiedung sozusagen alter Tugenden im Umgang mit Kunst. Also wenn Sie die Schweiz sehen, etwa das Understatement, die Zurückhaltung, Reichtum wird nicht gezeigt und so weiter. Jetzt im Sinne einer neureichen Präsentationspolitik doch sehr umgestaltet werden. Also wir haben hier auch in Deutschland eben eine starke Verabschiedung, eine starke Infiltration neureicher kultureller Praxen und Praktiken in diesem Kunstsystem. Wenn Sie in Berlin etwa dieses Gallery Weekend oder im September die ABC, das ist die Art Berlin Contemporary, besuchen, haben Sie das für wenig Geld vor Augen. Auch dort werden Sie merken, dass die Privatisierungsinteressen und Organisationsstrukturen so weit durchschlagen, dass in einem ausgeklügelten Preview-System sozusagen das normale Fußvolk des Kunstpublikums, aber auch der ausstellungswilligen Galeristen und Künstler fast undurchsichtig verdeckt sozusagen konfiguriert wird im Sinne der kapitalträchtigen, marktangesehenen Trendsetzer dieses Segments. Auslöser, man mag sich fragen, was ist passiert, dass nun gerade jetzt in den letzten 10 Jahren die bildenden Künste so offen an Attraktionswert gewonnen haben und diese Ökonomisierung eben auch in diesem Bereich der Kulturwirtschaft, um diesen schrecklichen Begriff zu verwenden, eben so augenscheinlich geworden ist. Und es gibt ein paar ganz allgemeine Antworten, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Das sind natürlich die Kapitalisierungsschübe, die in diesem Segment eine große Bedeutung gewonnen haben und die auch trotz der Finanzkrise 2006, 2008 überhaupt nicht eingebrochen sind. Wenn Sie heute die Feuilletons oder auch Spiegel Online vielleicht mal zur Kenntnis nehmen, werden immer auch im Trophäenrausch die neuesten Auktionsresultate, selbst in deutschen kleinen Auktionshäusern, gezeigt. Und da ist in den letzten Jahren überhaupt nichts passiert, was im Sinne einer Krise oder auch einer Legitimationskrise zu werden ist. Im Gegenteil, der Markt mit bildender Kunst scheint wertbeständig im Gegensatz zu anderen Marktsegmenten. Das ist ein Punkt, dass wir enorme Kapitalisierung teilweise in verdeckter Manier in dieses Feld haben. Auf der anderen Seite, ich hatte es ja bereits am Beispiel des Zeigens von Reichtum, des Zeigens von solchen Trophäen im privaten Rahmen, aber auch im öffentlichen Rahmen, am Beispiel der Schweiz kurz erwähnt. Wir haben quasi auch eine Auflösung der abendländischen, der europäischen Anstandstugenden in diesem Bereich durch vor allen Dingen durch den Aufstieg der sogenannten Globalisierungsgewinner, vor allem auch in Osteuropa. Denken Sie an die Oligarchen, die ja nicht nur Fußballclubs weltweit zusammenkaufen, eben vor allen Dingen auch in diesem Kunstsammlungskunstkäufer-Segment sehr agil sind und diese Trophäen dann auf den großen letzten Schauplätzen der Kunstwelt dann auch in Gebühren exklusiver Aufmachung und Inszenierung und Lifestyle-Inszenierung natürlich darbieten. Und es ist auch ein Auftritt neuer Investoren, ich sage jetzt bewusst nicht Sammler- oder Kunstkäuferschichten, sondern Investorenschichten. Sie haben ja vielleicht vor den Jahren, vor 2006, immer mal wieder gehört, gerade wenn Sie Namen wie Damien Hirst oder andere Großkünstler aufgerufen haben, wie dann sogenannte Hedgefondsmanager dann ganz bewusst dann auch die Marktregulierungsketten dann mit generiert haben und Künstler wie Hirst auch aufgebaut haben. Also die Hedgefondsmanager galten ja jahrelang als die eigentlichen Umbruchsakteure in diesem Feld. Mittlerweile hat sich das sehr, sehr beruhigt. Inzwischen ist dieses Investorenfeld so breit aufgestellt, dass sogar, wenn Sie das etwa in Berlins Neuer Mitte studieren oder wenn Sie durch den Prenzlauer Berg flanieren sollten und sich einfach mal die Reichtumsvermehrung und auch die Milieuschichtung und die habituellen Inkarnationen dieser Gruppierungen und Milieus anschauen, dort werden Sie merken, dass auch der deutsche Mittelstand, der ja nicht nur aus Schwaben stammt, sehr, sehr explizit in die Reichtumsvermehrung sozusagen investiert und diese mit Kunst oder auch mit kreativen Techniken und Habitusvermenden nach außen inszeniert. Und das ist im Berliner Feld vor allen Dingen eben um dieses Gebiet, um den Kollwitzplatz in einer sehr, sehr deutlichen Weise sozusagen abzurufen. Ich kann Ihnen jetzt hier nicht die ganzen systemischen Umbrüche, das ist für Sie auch sicherlich langweilig, ich will mich heute einfach mal auf die Akteursrollen beschränken, also auf die Akteure, die in diesem Feld, die in diesem Segment eine Rolle spielen. Da fällt Ihnen natürlich als erstes der Künstler ein, es ist klar, ich will auch ein bisschen was dazu sagen, der klassische Typus des Künstlers. Wir kennen ihn seit dem 19. Jahrhundert vor allen Dingen ja als einen freien Künstler, der zwar wie der doppelt freie Lohnarbeiter von Marx auch frei sozusagen von Vergütungsansprüchen ist, der sich quasi seine Freiheit, seine Autonomie auf dem freien kapitalistischen Markt sozusagen mit seiner zur Ware gewordenen Kreativarbeit erwerben muss. Auch hier spielen enorme Wandlungsprozesse eine Rolle, unter anderem auch deshalb, weil der Beruf des Künstlers im Gegensatz zur DDR-Geschichte etwa, aber auch zu anderen Herkunftssystemen, heute ja kein geschützter Beruf. Sie können natürlich Kunst studieren, freie Kunst, ja an der HFBK oder an der HGB in Leipzig, aber dieses Diplom, das Sie dort erhalten, ist keinesfalls ein Privileg oder es ist auch keinesfalls ein Eintrittsbillett in diese Welt, über die wir hier reden. Das kann jederzeit sozusagen per Selbstdeklarierung heute tun. Zum Künstler kann sich jeder Mensch qua Grundgesetz eben selbst erheben. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, dass die alten Nobilitierungs- und Ausbildungsstrukturen, die wir an den Akademien auch in Deutschland noch haben, Düsseldorf, Karlsruhe, Berlin, Leipzig und Dresden habe ich ja bereits genannt, dass die natürlich immer noch kollidieren mit den unseren Ausbildungs- und Transfervorstellungen, die natürlich vor allen Dingen immer noch auf das 19. Jahrhundert ausgerichtet sind. Der Typus des Sammlers kommt hinzu. Ich hatte ihn ja bereits schon ein bisschen indifferent breit gefächert. Er ist heute also vor allen Dingen auch ein Sammlertypus, der nicht mäzenatisch arbeitet, der im Gegensatz stark gegen die öffentlichen Teilhabepraxen ausgerichtet ist zum Teil. Ich werde Ihnen einige Beispiele zeigen. Und er wird aufgeweicht durch Investoren und durch Käuferschichten, die nur kurzzeitig Kunstbesitz in ihrem Portfolio beimischen, bevor diese dann wieder nach Konjunkturlage sozusagen auf den Markt geworfen werden. Aber es sind auch andere Akteure, die neu sind in diesem Feld. Der Kurator, dieser unsägliche Begriff, der aus einem ganz anderen bewahrenden Intentionszusammenhang kommt. Der Kurator ist ja heute, wenn Sie eine kleine Ausstellung in einem privaten Raum einer Künstlerin, vielleicht von 20 Quadratmeter sehen und sich den Beipackzettel mal zur Hand nehmen, dann werden Sie vielleicht, haben Sie manchmal zwei oder drei Kuratorennamen für ein Kleinstobjekt. Also der Kurator ist in diesem Zusammenhang zu einer ominösen Größe der Vermittlung in diesem Feld geworden. Sehr, sehr anfällig natürlich auch für korruptive Geschichten, weil er sozusagen ein Scout ist auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist er auch ein Agent, um diese Felder, auch um die ökonomischen Felder der Kulturindustrie zusammenzuschließen. Und das sind alles Dinge, die momentan diskutiert werden. Wie sind sie justiert? Wie gehen diese Akteure miteinander um? Wer hat denn wirklich Macht? Das ist ein zentraler Punkt. Wer hat in diesem Feld, in diesem Kunstsystem die Macht? Die Käufer, die Sammler, die Künstler? Das ist eine ganz spannende Frage. Es wird sicherlich nicht eine einfache Antwort darauf geben, aber das ist im Folgenden will ich versuchen, Ihnen das mal an fünf Beispielen, die vielleicht auch ein bisschen sinnlich sind, für Sie auch in Ihrer Generation zum Teil sich befindend vonstatten geht. Das erste Beispiel, hier geht es um den Typus des Galeristen. Der Galerist Johann König, Jahrgang 1982, also noch relativ jung, wuchs in einer der einflussreichsten Familien des westdeutschen Kunstbetriebs auf. Also Sie kennen vielleicht Kaspar König, der große Museumsmann, der gerade in Köln seinen Dienst quittiert hat. Sie kennen die Buchhandlung Walter König in Köln, die ja in den großen Museen in Europa ihre Filialen, ihre Buchhandelsfilialen betreibt, aber selbst eben auch als Verlag, als Kunstbuchverlag im Kunstsegment eine große Rolle spielt. Und sein Bruder ist Leo König, der gerade im figurativen Feld eine enorme Bedeutung in den letzten 10 Jahren mit seiner Galerie in New York gewonnen hat. Sie sehen also diese Dynastien, diese Genealogien, diese Familienmachtverstrickungen in diesem Kunstfeld, kennen wir nicht nur aus der klassischen Musik, wo das ja immer sehr, sehr gern auch als Positivum zitiert wird. Auch in diesem Feld des Kunstsystems spielen diese familiären Bindungen eine große Rolle. Wenn man jetzt weiß, der andere Bruder Leo König ist ein sehr, sehr erfolgreicher Berliner Galerist. Er zählt dort zu den 12 bis 40 erfolgreichsten Galeristen. Wir haben in Berlin zwischen 600 und 800 Galerien. Wöchentlich kommen mehr hinzu, wöchentlich sterben einige und so weiter. Jetzt beim Gallery Weekend, ich werde dazu was sagen können, gab es eine Clusterbildung von 40 Galerien, die dann Zulass fanden in dieses Marktsegment, in dieses international hochgehypte Marktsegment dieses Weekends. Also Sie sehen, die Galeristen haben einen enormen Macht- und Konkurrenzkampf in dieser Stadt zu erleiden und nun eben dieser Johann König mit dieser Herkunftsbiografie. Und dieser Galerist erwarb 2012 für einen ungenannt gebliebenen Kaufpreis vom katholischen Erzbistum die im Berliner Stadtteil Kreuzberg befindliche Kirche St. Agnes, die Sie hier sehen, ich hatte es ja bereits gesagt. Erbaut wurde diese zwischen 64 und 67 nach einem Entwurf des Architekten Werner Düttmann. Dieser war langjähriger Senatsbaudirektor Westberlins und Urheber wegweisender Berliner Bauten. Sie der Nachkriegsmoderne, Sie kennen vielleicht die Akademie der Künste, also die alte Akademie der Künste in West-Berlin am Hanseatenweg oder auch das Brücke-Museum in Dahlem. Das denkmalgeschützte Gotteshaus an der Alexandrinenstraße, nicht weit übrigens von der Berlinischen Galerie, wenn Sie die schon mal besucht haben, wurde im Zuge einer Gemeindefusion 2005 von der katholischen Kirche aufgegeben, zwischenzeitlich von einer protestantischen Freikirche angemietet, bis schließlich der Galerist zum Zuge kam. Er erwarb die gesamte Kirche mitsamt Gemeindezentrum, Pfarrhaus und Kindertagesstätte. Dies geschah mit der Auflage einer auf 3 Millionen Euro geschätzten Sanierung und der kostenfreien Übergabe von Altar, Beichtstuhl und Glocke an das Erzbistum. Das mag jetzt erstmal krude oder hip, symbolisch, wie auch immer klingen, sind aber zwei Aspekte, die, finde ich, ganz wichtig sind. Das ist zum einen eben die Transzendenzvermutung, die dahinter steckt, dass wenn Kunst in der Kirche gezeigt würde, dass dann in gewisser Weise vielleicht auch bei der Käuferschaft diese Transzendenzsehnsucht, die ja mittels Kunst immer auch befriedigt werden sollte, in direkter Symbiose quasi zwischen Ort, Verkaufsraum und Warenangebot geschlossen werden kann. Und zum anderen, ich hatte Ihnen von der Galeristenschwemme in Berlin erzählt, 600 bis 800. Und wenn dann ein Galerist in der Lage ist, 3 Millionen Euro für die Sanierung eines Galerieraums zu investieren, ist das natürlich schon für Berliner Verhältnisse ein erheblicher Vorgang, zumal wenn er so jung ist. Da, wie wir wissen, 80% der Berliner Galerien also immer kurz vor der Insolvenz vorbeischrammen. Also es ist kein Profit, es gibt keine Profitmajorität in diesem Segment, in diesem großen Majoritätssegment. Es gibt sehr, sehr gut verdienende Berliner Galerien, die eben auch dieses Weekend organisieren, aber das ist ein absoluter Ausnahmefall. Die meisten, die allermeisten Berliner Galerien sind sehr, sehr unterfinanziert und sie können quasi leben oft nur von Selbstausbeutung und natürlich auch von der Ausbeutung der ihnen anvertrauten Künstler. Aber das ist seit dem unsäglichen Bovaric-Spruch von Berlin, einer Stadt, die arm, aber sexy sei, ja immer sozusagen zum Stadtmarketing, zum Eigenmarketing vieler Berliner Kreative gehören. Am vergangenen Wochenende, ich habe hier leider nur ein schlechtes Bild mit, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Am vergangenen Wochenende präsentierte eben dieser Johann König seine Kunstkirche im Rahmen des Gallery Weekends mit einer Rauminstallation von Alicia Quade. Die sehen Sie hier, die habe ich einfach mit dem Handy mal fotografiert. Also die Kirche war total dunkel, belassen. Es lagen überall auch noch Bretter, Sperrholzmaterial. Es war null, es war der Verzicht auf jegliche Zielführung. Es gab keine Information, überhaupt keine Information, keine Vermittlungsansprüche des Galeristen. Dennoch kam diese ganze internationale Kunstgemeinde in diesen völlig abgedunkelten Raum und die Installation, die sich sicherlich wortreich feuilletonistisch beschreiben ließe, war nichts anderes als ein simpler Nachbau oder eine simple Nachempfindung des Foucault'schen Pendels, die quasi unter einem, in einer Sound, einer Soundmatrix da immer hin und her pendelte, vielleicht letztes Mal so 40 Meter war das Seil, an dem die Lichtbirne hing, um quasi den Raum in gewisser Weise auch auszuleuchten, ihn zu metaphysieren, für das, dieses sinnliche Abenteuer dieser Transzendenzeroberung einer Kirche eben sozusagen fit zu machen. Und ich stand da ratlos, wie viele, die meisten eben dieser Besucher in diesem Raum. Und auffallend war, dass eben der Galerist in keinster Weise, in irgendeiner Form, Kommentar bedürftig sich zeigte oder Kommentare abgab. Die Leute wollten natürlich vor allen Dingen wissen mit dieser Immobilie, was ist passiert, was wollen sie zeigen, wann geht es los, welche Künstler wollen sie ausstellen, etc. Es gab keinerlei Kommentar und das ist in diesem Kunstfeld sehr, sehr augenfällig, dass all das, was ins Öffentliche, auch ins Bildungspolitische weist, auch ins Politische, wenn man so will, wird zunehmend negiert. Es wird sozusagen in die Welt der Eingeweihten, in die Welt der Involvierten, in die Welt der exklusiven Geführten sozusagen überlassen. Und die Normalbesucher stehen eben dann relativ ratlos in einem völlig dunklen Raum und müssen sich mit dieser Gegebenheit eben erst vertraut machen. Das hat jetzt nichts mit dem Kunstwert dieser Installation zu tun. In dem Falle spiegelt diese eben nur sozusagen diese Raumbesetzung, die sehr, sehr deutlich wird, wenn sie auch andere, ja, diese, es gibt ja dieses unsägliche Wort dieser Location Scouts, die wir von der Filmindustrie her kennen. Das ist, gibt es ja nicht nur in der Hochkultur, dass eben Sinfonieorchester eben heute lieber in irgendwelchen Sommerscheunen spielen oder irgendwelchen Festivals in Abu Dhabi. Das hat man eben jetzt auch im Galeriebereich, dass die Galeristen, die angestammten Galerieräume verlassen, dass sie alle 2-3 Jahre meandern, durch die Stadträume ziehen, nach kruden, nach metaphorisch aufgeladenen Plätzen. Das ist auch in Dresden ja teilweise so gewesen. Da war es oft auch eine Armutsfrage, eben halt mit den Mieten verbunden. Hier ist es aber keine Armutsfrage. Ich hatte den Kaufpreis genannt. Hier geht es wirklich darum, Orte zu finden, Räume zu finden, die mit den Künsten in gewisser Weise dann auch eine Signalgebung an eine neue Käuferschicht, an eine neue Käuferklientel abgeben können. Nach Fertigstellung der derzeit noch laufenden Sanierung, ich hatte das ja kurz betont, will König den Sitz seiner kommerziellen Galerie, hat also bislang natürlich eine wunderbar laufende Galerie in der Dessauer Straße, gänzlich in diesen Kreuzberger Betonskelettbau mit seinen immerhin 3500 Quadratmetern Bruttogeschossfläche verlegen. In St. Agnes soll dann der größte private Galerieraum Berlins eröffnen. Nach einem vom Architekten Arno Brandlhuber projektierten Umbau, der das Kirchenschiff horizontal teilt und über einem Lagergeschoss, Höhe 4,5 Meter, einen hallenartigen Raum mit 36 Meter Länge, 13 Meter Breite und 9 Meter Höhe vorsieht. In diesem will König, der übrigens selbst ungetauft und völlig konfessionslos ist, nicht nur die skulpturalen Objekte und Installationen der von ihm vertretenen Künstler präsentieren, an diesem Pathosort, dieses Wort fiel auch, der im Rückgriff auf die einst hier gefeierten Gottesdienste auch am Sonntag öffnen soll, plant König eine Mischung aus Kunstzentrum, Café und Mieteinheiten für die Kreativwirtschaft. Aus der Sakristei, so König einmal im Interview mit der Berliner Zeitung, soll dann das Galeriebüro werden. Also Sie müssen die Modifizierung auch ein bisschen metaphorisch mitdenken. Und die Frage der Journalistin, was denn dann aus dem Glockenturm werden solle, beantwortete der eloquente und sympathische Galerist mit dem Satz, vielleicht das Büro eines Architekten. Ganz extravagant, sagt der Galerist. Und das ist ganz wichtig, Architektur, auch der Typus des Architekten, kommt sehr, sehr stark in dieses Kunstfeld hinein. Wir hatten ja früher eher eine Trennung, auch in den Professionsabläufen. Die Inszenierung von Räumen wird oftmals viel, viel wichtiger als die Präsentation des einzelnen Werkes. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess in dem Feld. Der hat zum einen mit den Künsten selbst zu tun, mit den installativen Arbeiten, aber auf der anderen Seite eben auch von der Architektur kommend hin, nicht nur zur Innenarchitektur, sondern eben auch zur Konzipierung, zur gemeinsamen Konzipierung von Kunsträumen oder von kunstaffinen Räumen in einem dynamischen Markt. Das war sozusagen das erste Beispiel, über das wir sicherlich noch reden können, was es uns eigentlich sagt. Das zweite Beispiel soll nicht den Typus des Galeristen verdeutlichen, sondern den Typus des Sammlers. Wir kennen den Sammler als einen Mäzenaten, der Künstler unterstützt, der Kataloge finanziert, der Tagungen mitfinanziert, der aber vor allen Dingen eben auch in der Lage ist, durch spektakuläre Konvoluterwerbungen den Marktwert eines Künstlers dann auch teilweise ohne Zutun von Galeristen in gewisser Weise zu stabilisieren oder überhaupt in den Markt hineinzuführen. Und ich zeige Ihnen wieder kein Porträt oder auch keine Salonaufnahme eines schicken, inszenierten Mannes, sondern ich zeige Ihnen die Immobilie. Es geht um den Kunstsammler Christian Borros, der Jahrgang 1964, also eher meine Generation, in Sabsche in Polen geboren wurde und der als Kind bereits in die Bundesrepublik übergesiedelt ist. Übrigens sehr spektakulär. Er studierte dann Kommunikationsdesign bei Bason Brock, Sie kennen ja diesen großen Aktionisten der 68er Jahre, in Wuppertal und wurde schließlich Unternehmer und Gründer der Borros Agentur für Kommunikation. Übrigens eine Werbeagentur, die nicht nur für Coca-Cola Deutschlandkampagnen entworfen hatte, sondern eben auch in diesem Kunstsektor selbst sehr stark dann wieder vernetzt ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Akteure, die ich Ihnen heute zeige, nicht nebeneinander, gegeneinander arbeiten, sondern teilweise auf verdeckte Weise unsichtbar miteinander verwoben sind. Wenn Sie sich etwa an die Eröffnung des Dresdner Albertinums vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren erinnern, an diese großen Kampagnen, Litfaßsäulen, diese schräge Mischung auch von 19. Jahrhundert mit El Lisitzky etc. Das war eine Kampagne, die eben dieser Christian Borros für das Dresdner Albertinum, das ja damals noch von dem sehr marktaffinen Martin Roth, der heute in London ist, konzipiert wurde. Auch hier sehen Sie einfach, wie diese Sachen miteinander Schwingungen erzeugen und gewisse Netzwerke einfach ausgründen lassen. Also dieser Christian Borros erwarb 2003, also auch in diesem 10-Jahre-Segment, es war eigentlich das erste zentrale Segment in diesem Feld, für einen ebenfalls öffentlich nicht bekannt gewordenen Preis, den ehemaligen Reichsbahnhochbunker Friedrichstraße in Berlin, den Sie hier sehen. Ich weiß nicht, wenn Sie Berlin kennen, das ist also hier läuft die Friedrichstraße, also der ärmere Teil der Friedrichstraße aus und hier auf dieser Seite ist das Deutsche Theater, die Kammerspiele, die ja ein wunderbares, auch jugendliches Publikum anziehen. Also ein sehr herausgehobener Kunstort in Berlin und dieser Bunker war nicht sprengbar, also weder von den Nationalsozialisten am Ende des Krieges noch von den Russen noch von der DDR, sodass er die ganzen systemischen Zeitwenden eben überdauert hat. Und dieser Bunker wurde dann 2008 von Christian Borros als Wohnhaus und Schauort für seine Kunstsammlung eröffnet, in der unter anderem Werke von Olafur Eliasson, Wolfgang Tillmanns, Tobias Rehberg, ich will Sie jetzt nicht langweilen mit den Namen, also vor allen Dingen mit Künstlern, die in den 90er Jahren in Berlin ihre internationale Karriere begonnen hat, sozusagen bestückt ist. Übrigens sehen Sie sehr schlecht hier, aber doch in welcher Weise sozusagen diese Inszenierung eines neuen Akteurtypus auch sehr symbolisch stadträumlich gelingt. Sie sehen den Bunker selbst und auf dem Dach quasi hat sich der Sammler ein 500 Quadratmeter großes Penthouse errichten lassen. Sie sehen auch diese Begrünung, diese Bepflanzung da oben. Und der ist dann sozusagen die ganze Geschichte nochmal toppend, nicht einfach ein moderner Entwurf eines Pavillons oder eines Hauses, sondern ist der Nachbau des legendären Barcelona-Pavillons, den Mies van der Rohe seinerzeit errichtet hat. Also hier sehen Sie sozusagen die Selbstlegitimierung durch Historisierung, durch eine neue Mixtur im postmodernen Sinne, aber mit einer städtebaulichen Signalwirkung, die einem Kunstsammler bis zu diesem Zeitpunkt in Berlin zumindest in einem privaten Sinne nicht gegeben war. Dieser Bunker selbst, vielleicht noch um die Daten nachzureichen, wurde 1942 von Karl Bonatz im Rahmen des von Albert Speer entworfenen Führersofortprogrammes erbaut, diente als Zitadelle und bot Bombenschutz für 2000 Menschen und sollte in der NS-Welthauptstadt Germania als kriegsfestes Monument dienen. In der DDR lagerte der VEB Obst, Gemüse, Speisekartoffel in dem 36 x 36 Meter großen und 16 Meter hohen Betonbau Trocken- und Südfrüchte aus dem sozialistischen Bruderland Kuba, wer das vielleicht mal von seiner Familie gehört hat. Das waren Apfelsinen, die quasi im grünlichen Zustand an den Kunden gebracht wurden. Und nach dem Fall der Mauer 1989 wurde der Bunker in den 90er Jahren, in den frühen 90er Jahren, zu einem Domizil der Subkultur, was etwa heute der Berghain ist. Der Club Berghain war in den frühen 90er Jahren eben dieser Bunker, wo Techno- und SM-Partys, wo Fetisch-Events und Kunstausstellungen gleichzeitig stattfanden. Es wird auch oft beschrieben, dass eben aufgrund der mangelnden Zirkulationsmöglichkeiten dann eben bei diesen Events dann man quasi dann auch im Schweiß wartete, im wahrsten Sinne, weil diese Möglichkeiten eben dort des Luftaustausches nicht bestanden. 2001 erwarb eine japanische Entwicklungsgesellschaft diesen Bunker, was ja fast verdeckt vor der Berliner Öffentlichkeit vonstatten ging. Die enorm finanzklamme Stadt Berlin brauchte Geld, also verkaufte sie auch diese Immobilien und reichte sie dann eben an den Werbeunternehmer Borosch weiter. Für den Umbau des Bunkers zum spektakulären Präsentationsort einer großen privaten Kunstsammlung, die vom Feuilleton abwechselnd auch als Kunsthaus, als Palazzo oder Privatmuseum bezeichnet wurde, mussten meterdicke Betonwände durchbrochen werden. Es waren ja kleine Kemenaten, es waren ja kleine Zellen, sollten ja möglichst viele Menschen sozusagen Bombenschutz finden. Und so entstanden aus 160 engen Kammern, die dieser Bunker bot, dann am Ende 80 Räume, die immerhin 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche mit Deckenhöhen zwischen 2,30 Meter und 12 Meter Höhe bieten. Also 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, das ist die doppelte Größe eines mittleren öffentlichen Kunstmuseums. Das müssen Sie einfach mal als Relation sehen, dass das natürlich auch eine im quantitativen Sinne eine Verschiebung auch von Proportionalitäten nach sich zieht, wenn man bislang eben so private Kunstsammler, mit so einer Zehlendorfer Villa mit 200 Quadratmeter Altbaufläche vielleicht vor Augen hat und dann plötzlich solche Quantitäten hat mit 3000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, dann ist das ein enorm, auch im internationalen Sinne, natürlich eine enorme Umkodierung auch des öffentlich-privaten Kunstbalance-Effektes. Und interessant ist eben, dass dieser Borosch als Typus eines Kunstsammlers gelten kann, der eben nicht mehr die mäzenatisch öffentliche Wahrnehmung im Ziel hat. Wir kennen ja den Fall des Hubert Burda in Baden-Baden. Sie kennen den großen nicht nur von den Bambi-Verleihungen, Sie kennen ihn vielleicht auch als Kunstsammler. Der hat also eine Kunsthalle gestiftet, wenn man so will. Es ist natürlich nach wie vor sein Privateigentum. Hat sie öffentlich gemacht und sie zeigt etwa in Baden-Baden natürlich allen, die das sehen wollen, also im öffentlichen Auftrag, wenn man so will, Kunstwerke, die die öffentliche Hand aus Finanzschwäche in den letzten 20, 30, 40 Jahren eben nicht erwerben konnte. Dieser Typus ist passé. Der Typus des heutigen Kunstsammlers ist Christian Borosch, der keinerlei Garantien geben möchte, wem und wie er sozusagen Öffentlichkeit in diese private Sammlung sozusagen führen will. Es gibt zwar ein intransparentes Voranmeldesystem via Internet, also er bietet, glaube ich, an jedem Wochenende am Samstag ein oder zwei Führungen je 12 oder 24 Personen an, aber Sie können ja hochrechnen, welche Chancen man dann hat, wenn man eventuell dann an einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Samstag sich diese Sammlung mal anschauen will. Und er hat auch hier nochmal ein Zitat im Interview. Er hat eine Verpflichtung zur prinzipiellen Öffnung seines Hauses sozusagen von vornherein abgelehnt. Er hat wörtlich gesagt, ich zitiere, Ich habe nicht die Zwänge eines Museums. Ich kann es öffnen, wann ich will. Und wenn ich verärgert bin, kann ich es zumachen. Und er hat auch einmal gesagt, für ihn ist es überhaupt nicht wichtig, was die Medien oder was kritische Geister, das ist auch ein wichtiger Punkt, Kritik oder feuilletonistische Kritikbekleidung wird von diesen Investoren überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Also so wie bei Johann König quasi kein Waschzettel, keine Information, keine Vermittlungsintention überhaupt ablesbar ist, so ist auch bei diesen Sammlern das Bedürfnis nach Erklärung völlig im exklusiven Rahmen sozusagen beschieden. Es gibt keinerlei Veranlagung dieser Leute, mit ihren Argumenten an die Öffentlichkeit zu gehen. Es sei denn, sie werden in großen Hochglanzmagazinen, in Home Stories abgebildet. Das ist ja auch eine, selbst in seriösen Zeitschriften wie der Art oder der Weltkunst oder Monopol eine Gang- und Gäbe-Praxis, dass man auf diese Weise, wenn man Sammler abbildet und sie nobilitiert, dann auch etwa Editionen über diese dann abwickeln kann. Das ist sozusagen der zweite Protzbau in Berlin, der eine zentrale Rolle spielte. Ich bin jetzt, habe es immer noch nicht kapiert. So, jetzt kommt die dritte Immobilie. Und die gehört einem Künstler. Und das ist natürlich interessant. Wir haben ja immer von den klammen Künstlern, von den klammen Galeristen gesprochen. Und Sie kennen auch die vielleicht die soziologischen Erhebungen, die im Hartz-IV-Komplex auch mit Kreativwirtschaften dann immer wieder angestellt werden. Sie kennen die Künstlersozialkasse als dem staatlichen Regulativ für Einkommensgenerierung einkommensschwacher Künstler. Aber diese Immobilie gehört dem Künstler Olafur Eliasson, Jahrgang 1967, geboren in Dänemark und glaubt man den Verlautbarungen der Hochglanzpresse weitgehend in Island aufgewachsen. Das kann aber auch genauso ein Fake sein, weil lange Zeit eben Island bis zur großen Finanzkrise natürlich ein getoppter Kunstort weltweit war, vor allem aus dem Grund, weil nur wenige Leute sozusagen dahin kommen konnten. Und er studierte an der Kunstakademie in Kopenhagen und lebt und arbeitet seit 1994 in Berlin, zunächst im Prenzlauer Berg, in Kellern gearbeitet und so weiter, hat also dann eine enorme Karriere genommen. Und er betreibt heute seinen Ateliersitz im Berlin-Prenzlauer Berg, absolutes Fotografierverbot, wir haben nur diese Außenansicht, Sie sehen diesen Bau, in dem Distrikt Pfefferberg, vielleicht haben Sie das mal zur Kenntnis genommen, wenn Sie die Schönhauser Allee von Mitte in den Prenzlauer Berg nach oben fahren, werden Sie das links in einer Art Brauerei-Location sehen können. Und das zentrale Gebäude ist doch quasi dieser Ateliersitz. Und Eliasson betreibt dieses Atelier mit eigenen Produktionsräumen, mit einer eigenen Biokantine, mit einer eigenen Gießerei und mit einer eigenen Verpackungsabteilung. Er beschäftigt dort zwischen 35 und 50 festangestellten Mitarbeitern, darunter Techniker, Architekten, habe ich ja schon bereits gesagt, ganz, ganz wichtig in diesem Segment, und ab und zu auch mal ein paar Kunsthistoriker, aber die spielen eigentlich in diesem Feld, über das wir reden, überhaupt keine Rolle. Es sei denn, sie werden im Dienste von potenten Kunstsammlungen dann sozusagen zu Scouts, zu ausschwärmenden sozusagen Heerscharen, die dann eben Informationen direkt aus den Ateliers der Kunsthochschulen, aus Subkulturräumen, aus Veranstaltungen, die noch informell oder den Gestus der Informalität arbeiten, benutzt in gewisser Weise. Und dieses Team von Leuten, ergänzt von, ich schätze mal, nochmal genauso großen Team von freien Mitarbeitern, die setzt dann seine Konzeptideen, die teilweise per Fax oder per E-Mail nur noch von irgendwoher in dieses Haus fallen, die werden umgebaut, die werden fremd produziert, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir gehen ja immer noch aus von der autonomen Selbstverwirklichung des kreativen Künstlers. In Realität, so wie es in der Renaissance ja bereits angefangen hat, ist es meistens Werkstattarbeit, wenn diese Künstler ein gewisses Level an internationaler Nachfrage generiert haben. Dann wird das in die Werkstatt gegeben und auch hier sehen wir das, dass dann diese Prozesse eingreifen, dass der Künstler selbst zwar seinen Namen darunter setzt unter den Vertrag, aber eben selbst teilweise nicht mehr in diesen Kreativprozess überhaupt involviert ist. Und interessant ist, das spielt jetzt in den universitären Rahmen hinein, dass er seit 2009 auch Professor an der Hauptstädtischen Universität der Künste ist und seine zunächst auf 5 Jahre befristete Lehrverpflichtung vom Berliner Wissenschaftssenator unterstützt wurde, mit enormen Privilegierungen, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können. Also er nimmt seine Lehrverpflichtungen im eigenen Ateliergebäude, im sogenannten Institut für Raumexperimente. Auch hier haben Sie im Titel schon wieder diese Raumstrukturierung wahr. Und er setzte durch, dass an diesen Kursen maximal 15 Studenten überhaupt beteiligt sind, die dann teilweise natürlich in seiner Vielzahl von Projekten, die er weltweit betreibt, natürlich eingesetzt werden. Die Studenten sind ja natürlich sehr, sehr froh, weil die Möglichkeiten über dieses profilierte Feld dann auch einen Job zu bekommen oder überhaupt in dieses Kunstfeld hineinzukommen, sind natürlich sehr, sehr hoch und sehr groß. Seinen künstlerischen Durchbruch aber erlebte Eliasson, der von Kennern auch als eine Mischung aus deutschem Ingenieur und amerikanischem Geschäftsmann charakterisiert wird, durch technologiegestützte Skulpturen aus Licht, Wasser und Eis sowie damit verbundene spektakuläre Aktionen im öffentlichen Raum. Sie kennen ja vielleicht die großen Aktionen, die Christo noch im sehr konventionellen, konservativen Sinne durchgeführt hat, etwa die Verhüllung des Berliner Reichstages. Und insofern ist Eliasson quasi eine Generation weiter, der eben mit modernsten Medien auf der Höhe der wissenschaftlichen Erkenntnisse der Farbfeldforschung, der Farbordnung und so weiter, eben total technologieaffin neue Kunstinstallationen in Kunsträume bringt. Insbesondere ein 2003 gezeigtes Environment in der Turbinenhalle der Londoner Tate Modern sorgte für die Beschleunigung seines dann auch globalisierten Erfolges, nämlich als er dort mithilfe von Leuchtkörpern, Großspiegeln und weiterer Technik die Illusion einer glühenden Sonne, man sah da wirklich diese Sonnenscheibe, im feinen Nebel schuf, welche mehr als 2 Millionen Besucher anzog. Das ist also wirklich eine enorme Attraktionsaufwertung, ein Industrieraum, eine Industrieruine, wie wir sie ja hier auch in der Friedrichstadt, etwa im Riesa e.V. oder an anderen kleinen Objekten finden, zog 2 Millionen Menschen an und damit ist das natürlich ein Nachfrageimpuls, der dann auch Großkonzerne, etwa wie die BMW Group dann auch zu Aufträgen für Eliasson führte. Für die hat er dann unter anderem dieses auf sehr kluge Weise auch diese doch sehr an die Jahre gekommene Idee dieses BMW Art Car, also wo Künstler wie Penck dann oder Keith Haring, also sagen die diese irgendein BMW Teil da bemalt haben, und er hat quasi nur das Skelett, das Karosserieskelett in ein Eiszelt gesetzt, um es dort in einer Klimakammer in gewisser Weise vorzuführen. Also das war schon sehr, sehr interessant. Sie kennen vielleicht auch die temporären Wasserfälle, die er vor einigen Jahren in New York inszeniert hat. Aber, und deswegen zeige ich Ihnen nicht nur wegen dieser gigantisch wirkenden Ausstattung an Personal und Kosten, sondern interessant ist er auch als Typus, als Pionier, als Typuspionier für eine globalisiert erfolgreiche Künstlerschaft, weil er eben keinerlei Probleme hat, eine enge Nähe, sogar symbiotische Kooperation zwischen Wirtschaft und Kommerz mit einem freien Künstlerstatus zuzulassen. Und wenn Sie heute in Kunstakademien in Deutschland gehen, dann werden Sie immer wieder auf, fast mantramäßig, immer wieder auf diesen Kernsatz stoßen: In dieser Akademie gibt es keinen Kunstmarkt. Hier sind wir in einem Refugium, hier haben wir die Zeit, hier haben wir die Freiräume, sozusagen entgegen oder trotz des kommerziellen Umfeldes uns zu entwickeln, unsere Kreativität sozusagen zu generieren. Und das ist ein Mann, der das völlige Gegenteil lehrt. Er sagt, überall ist der Markt, und warum, es bringt uns nichts, sozusagen diese kritische intellektuellen Position des 19. Jahrhunderts in diese Kunstwelt hinein zu transportieren, sondern wir sind Teil des Marktes. Und er sagt das so eloquent und sowas von charmant, also fast auch habituell, ist sehr, sehr gut aussehend, groß gewachsen, hat einen Stab von wunderbar ausschreitenden jungen Menschen um sich herum. Also mit einer überzeugenden Weise, dass natürlich auch die großen Konzernzentralen auf diese Botschafter einer Aufweichung sozusagen zwischen Kritik der Kunst und Entpolitisierung des Marktes eben in prononcierter Weise zurückgreifen. Auch hier wieder für diesen Typus ein Zitat. Also natürlich gibt es auch im kritischen Feuilleton, es gibt ja immer noch ab und zu mal ein paar Schreiber, die sich das trauen, ansonsten werden sie dann quasi ausgesondert, sie werden dann nicht mehr eingeladen zu den Exklusiv-Events, beziehungsweise ist mir auch schon passiert, sie kriegen gar nicht mehr die Copyrights für die Abbildungsrechte, die sie natürlich brauchen, wenn sie einen kritischen Beitrag heute in der Zeit oder im Monopol veröffentlichen wollen, dann müssen sie natürlich den Copyright-Verwerter fragen und die lassen sich teilweise jetzt schon natürlich die Artikel schicken. Und wenn die sagen, okay, nee, das passt uns nicht ins Bild, dann kann das Ding nicht erscheinen. Und sie können das dem Artdirektor kaum vermitteln, warum dann dieser kritische Text überhaupt im Blatt sein soll, wenn man ihn nicht visualisieren kann. Ne? Also Monopol hat es mal bei dem in Hirst gemacht, da erschien quasi fast ein ganzes Heft mit 4, 5 Leerseiten mit großen Fragezeichen. Dem in Hirst hat quasi die Copyright-Rechte eben verwehrt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass auf diese Weise durch ökonomistische Machtansprüche quasi eine kritische politische Diskussion fast unbemerkt von der Öffentlichkeit sozusagen entzogen wird. Und dieser Eliasson sagte auf Kritik gemünzt, Zitat, wir sollten nicht länger dieses naive Klischee pflegen, demzufolge Künstler Wesen von einem anderen Stern sind. Und es war auch nicht Gott persönlich, der die Kunst in die Museen gehängt hat. Zitat Ende. Das klingt ja erstmal kompatibel und es klingt alles sehr, sehr schön, es klingt sehr hemdsärmelig. Das sind auch Leute, vor allem auch die Skandinavier, haben ja in den letzten 10 Jahren im Kunstbereich auch in Deutschland große Wirkung entfaltet. Die sind sehr bodenständig, sympathisch, man kann sich sofort mit ihnen unterhalten. Aber sie weichen natürlich mit solchen Äußerungen eben diesen Kritikanspruch dieser Sozialfigurkünstler in eminenter Weise auf. Jetzt habe ich doch ein bisschen länger gesprochen, entschuldigen Sie. Wir sind mal wieder in einer Immobilie und wenn Sie das Interieur sehen, das sind die zentralen Messehallen am Funkturm in Berlin, dann sehen Sie schon etwas so eine Art nicht gerade dynamische Interieursituation. Sie sehen hier ein paar Hostessen, die eher verzweifelt mit Flyern in der Hand irgendwelchen vermeintlich hereinschneidenden VIPs letzte Infos geben. Erinnert so auch ein bisschen an die Dresdner Messelandschaft, auch dort haben wir eher ein sterbendes Messesegment. Und dieses Beispiel Nummer 4, was ich Ihnen geben will, zeigt einen Akteur in diesem Kunstfeld, was jetzt keine Einzelperson oder keine Gruppenperson darstellt, sondern die Kunstmesse. Die Kunstmesse ist in diesem Bereich, über den wir sprechen, zum eigentlichen Entscheider der Karrieren, zum eigentlichen Entscheider auch der Nicht-Künstlerakteure geworden, etwa des Schicksals des Galeristen. Und Sie sehen hier ein Blick in die Kunstmesse Art Forum Berlin, die 1996 gegründet wurde, 97 dann umbenannt wurde und die in den 2000er Jahren, also Nullerjahren, zur führenden deutschen Kunstmesse avancierte. Das ist ganz wichtig. Heute sprechen wir von der Art Cologne als wieder der größten deutschen und wichtigsten Kunstmesse, vor der Art Karlsruhe. Und die zog am Anfang 133 Galerien an, die dann natürlich auch in den Messehallen, ich glaube, ich waren 2 oder 3 sogar Messehallen, natürlich Standgebühren bezahlen, wie das auch bei einer Automesse natürlich die Automobilkonzerne tun und enorme Kosten natürlich haben für Betreuung, für Werbung, für den Standbau, der teilweise dann auch monopolisiert nur über die Messegesellschaft zu realisieren ist. Also sind ein Galerist hat mal hochgerechnet, dass bei einer großen Messe Kosten zwischen 40 und 100.000 Euro anfallen, wenn Sie die Hotelkosten dazu rechnen, wenn Sie die Personalkosten dazu rechnen und so weiter. Teilweise flankiert dann auch zu den VIP-Events, gibt es dann Essen in gehypten Lokalen, es gibt oder im Bergheim gibt irgendwelche Möglichkeiten, dann dort auch ältere Semester dann in diese Dunkelzellen zu führen, die angesagt sind. Also immer diese Sucht dieser reichen und neuen Mächtigen, sich sozusagen auch mit dem Hippen, mit dem gerade neu erwachsenen subkutan, subkulturellen zu zeigen, zu präsentieren. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht mehr so wie vor 20 Jahren, als die großen Kunstmagnaten in Basel, bei der Art Basel quasi Spargelessen gingen. Das ist vorbei. Man besucht heute auch, in Basel gibt es wunderbare Kunstlocations in Industriehallen, in irgendwelchen Kellern etc., die oft nur 2, 3 Räume umfassen, die aber durch den Nimbus des Besonderen, des symbolisch Herausgestellten, eben dann auch für die großen Kunstsammler eher konservativen Types interessant geworden sind. Und interessant ist, dass diese Messe 2011, obwohl sie im Jahre 2010 eine Besucherrekordzahl von 40.000 Besuchern hatte und auch relativ gute Umsätze, dass diese Messe 2011 nach Konflikten um eine Kooperation mit privatwirtschaftlichen Kunstmarktaktivitäten eingestellt worden ist. Nach vorherrschender Einschätzung verlor Berlin mit dem Verlust dieser Messe damit nicht nur ein kommerzielles kapitalistisches Podium, sondern zugleich ein Gravitätszentrum für die Künstler der Stadt. Auch hier wieder eine Zahl, deren Zahl 2012 auf 12.000 geschätzt wird. Das sind jetzt nicht die Anstreicher oder die nebenbei mal so ein bisschen irgendwelche geometrischen, konstruktiven Technik-Tableaus entwerfen. Das sind 12.000 selbstbewusst in den Markt als professionelle, freie Künstler drängende Zahl. Das können Sie sich vorstellen, wir haben erst 600 bis 800 Galerien genannt. Das ist ein enormes Potenzial, auch an Ausbeutungsmedien natürlich, aber natürlich auch an Krug, an Konkurrenzkampf, an Isolierung, aber natürlich auch an Solidaritätsverklasterungen, die wir auch in diesem Feld haben, auf die ich hier leider mangels Zeit nicht eingehe. Und wie ist das, wie kann das passieren? Wie kann eine öffentliche Messe, die einen enormen Erfolg hat, wo weltweit sozusagen die Sammler und Kunstinteressenten einfliegen, weil sie hier natürlich dann überblicksartig, panoramatisch sozusagen doch das Wichtigste doch zu sehen bekommen, wie kann die freiwillig sozusagen ihr Ende bescheiden? Und man muss dazu sagen, es ist eine öffentliche Kunstmesse. Da kann sich jede Galerie der Welt bewerben. Es gibt eine Jury, die ist öffentlich, die Jurymitglieder sind öffentlich bekannt und die treffen dann eine Auswahl, ich glaube 500 Bewerbungen haben die immer gehabt. Und am Ende haben sie so 200, 220 Galerien ausgewählt. Man kann Einspruch erheben, warum es so ist. Es gibt eine Begründungspflicht teilweise und so weiter. Man muss auch Geld bezahlen, wenn man seine Jury, wenn man seine Präsentationsunterlagen einreicht. Was ist da passiert? Und das ist sehr, sehr interessant. Ich komme jetzt wieder auf dieses Gallery Weekend zu sprechen. Und da macht man sich in der Tat keine Freunde, wenn man darüber spricht, in dieser sehr oberflächlichen Welt des Konsums. Aber als wesentliche Ursache dieses Scheiterns kann das kartellartige Operieren eines Verbundes renommierter, marktstarker und einflussreicher Galerien angeführt werden. Diese sind wirtschaftlich, organisatorisch gebündelt in einer kleinen, belanglos klingenden GbR, Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Sie heißt A bis Z Exhibition GbR, ein toller Name. Ne? Das kann jede Design- oder Möbelfirma sein. Und zu diesem Unternehmen gibt es 7 Gesellschafter. Das war auch schon sehr, sehr schwer, das überhaupt herauszufinden. Ist ja nicht bei der GmbH, da können Sie natürlich die irgendwie dann doch mal die Namen sich listen lassen. Sehr, sehr verdeckt und auch, man darf da überhaupt nicht anrufen. Das ist also sofort ein Nimbus von Unberührbarkeit, von Erfolgshermetik, der sich Ihnen da sozusagen offeriert. Und Gesellschafter dieses Kartells sind 7 international agierende Berliner Galerien. Ich will sie Ihnen jetzt nicht alle vorlesen. Unter anderem Alexander Schröder, Claes Norderhage, Esther Schipper und so weiter, die da eine Rolle spielen. Übrigens nicht Gert-Harry Lübcke, von dem wir immer denken, das ist der größte Top-Galerist in Berlin. Um Gottes Willen, keinesfalls, keinesfalls. Und diese organisieren, also diese A bis Z Exhibition GbR, organisiert seit 2005 jeweils im Frühjahr, also jetzt gerade passiert, das Gallery Weekend und führt seit 2008, also noch zu Zeiten des Art Forums, also 3 Jahre vor dem Ende dieser Messe, im Herbst, die sogenannte ABC, die Art Berlin Contemporary durch. Und dann werden Sie fragen, was ist denn das jetzt nun? Sie sehen hier eine, ist auch in einer Industriehalle, in einem alten Postfuhramt in Berlin, wird auch hier wieder diese Sucht nach Morbidität in den Raumstrukturen. Warum machen die das? Am Anfang war es programmatisch gedacht als Gegenmesse. Das gibt es in der Geschichte des Messewesens auch sehr oft, oder auch der, wenn Sie die großen Konflikte zwischen Sezessionen und Repräsentationsstaatskunstausstellungen sehen. Das gab es ja auch in Dresden in den 80er Jahren. Da hatten wir das Leonardi-Museum auf der einen Seite und die großen staatlichen Kunstausstellungen der DDR im Albertinum. Auch hier sehen Sie wieder, wie befruchtend dann diese Spannung sein kann. Also am Anfang dachte jeder, toll, klasse, dass es die gibt. Die zeigen mal diesen präsischen Kunstbetrieb, dieser Kunstmesse in Berlin, dass man eben schlankere, strukturiertere modernere Formen zeigen kann. Und man war am Anfang sogar froh darüber, dass in, das ist glaube ich die zweite, 2009 veranstaltet, dass man nicht auf den Hype, auf das, die Trends sozusagen der narrativen Malerei, etwa verbunden mit der Neuen Leipziger Schule, die Sie ja kennen, oder auch der Dresdner Schule, um Eberhard Havekost und andere aufsetzte, sondern ganz programmatisch keine Malerei zeigte, sondern nur Skulptur. Ja? Und man dachte am Anfang, toll, klasse, wird sich finden, alles etc. Aber es führte dazu, dass dann zwar aus der Gegenausstellung eine titulierte Nebenausstellung wurde, die monothematisch ausgerichtete Verkaufsstelle, Ausstellungen sozusagen anbot, im Übrigen jetzt auch vor kurzem auch eine zur Malerei, aber die letztlich sozusagen durch ihre Zulassungsabhängigkeit dann das Artforum kaputt machte. Anfangs durch informelle Besetzungsprobleme, da wurde eine sehr, sehr gute Kuratorin dann einfach abgesetzt, als sie im Babyjahr war, also es ging also so. Also schön geht es da nicht zu und auch so freundlich man sich in diesen Szenen auch bewegt und so verbindlich man sich zeigt. Es geht, wenn es ums Geld geht, natürlich immer auch um ganz, ganz knallhart durchgezogene Regulierungswettkämpfe. Und letztlich führte das dazu, dass die Galerien, die dann hier in dieser ABC gelistet waren, das waren dann nicht mehr nur die neuen Gesellschafter, sondern die vernetzten sich mit 40 insgesamt Auserkorenen. Sie spielten quasi öffentliche Regulierungsmacht, indem sie dann eine eigene informelle Jurierung durchführten, indem sie sozusagen die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen. Das heißt, wenn Sie wissen, 600 bis 800 Galerien, 40 haben die Chance, dann hier mitzumachen und dann international sich sozusagen zu präsentieren. Das ist ein ganz interessanter Prozess, der sich hier in Berlin eben deutlich macht. Und interessant ist er deshalb, wenn Sie etwa die Feuilletons, die Berliner Zeitung, auch das überregionale Feuilleton, FAZ und die Zeit mal ausgenommen, die das sehr frühzeitig, sehr klug auch kritisch begleitet haben, wird das als ein absoluter Erfolg auch dieses internationalen Standortes Berlin gesehen. Und ohne diese Basisprozesse auch nur im Entferntesten zu durchschauen, ohne im Entferntesten vielleicht auch mal dran zu denken, welche Wirkungen das quasi auch auf das gesamte Kunstfeld in Berlin eben hat. Das war der vierte Akteur in diesem Feld. Das gehört noch in ein anderes Feld. Ich zeige Ihnen jetzt den fünften Distrikt mit immobilienhafter Anmutung. Und hier geht es jetzt nicht um den Sammler, nicht um den Künstler, nicht um den Galeristen und auch nicht um die Kunstmesse. Hier geht es um ein Unternehmen. Ich habe ja bereits die BMW Group AG genannt. Und BMW ist eine der modernsten Kunstförderer in den letzten 20 Jahren gewesen. Und BMW hat in den letzten 5 Jahren eigentlich sozusagen in diesem Bereich von unternehmerischer Kunstförderung im globalisierten Sinne quasi Zeichen gesetzt, quasi vom Abschied der klassischen Kunstförderung, zeige ich immer hier. Schönes Bild, Sie sehen hier den Bürgermeister von Miami vor einer Karosserie von BMW. Also BMW war natürlich immer der Hauptsponsor der Art Basel, neben einem anderen Luxuslabel und führte dann für die VIPs oder für herausgehobene Gäste eben den Vordienst durch. Das war die klassische Kunstförderung, flankiert mit Ankäufen von Werken etwa von Gerhard Richter für die Konzernzentrale. Das erwartet man auch heute noch eigentlich, wenn man etwa gerade im Gropiusbau die Sammlung Bayer, der Bayer AG sieht. Das erwartet man eigentlich heutzutage im breiten Sinne von einem Unternehmen, wenn es in Kunst investiert, wenn es Kunst fördert. BMW geht einen völlig anderen Weg, eben indem es sich alle Verträge kündigte, die auf das alte konventionelle Modell checkte. Also vor 4 Jahren wurde schied BMW als Hauptsponsor der Art Basel aus und machte nur noch kleinere Dinge und ging direkt in dieses Berliner Feld. Berlin wurde zum Hauptfeld, zum Hauptattraktionsfeld der Unternehmens-PR von BMW. Sie kennen vielleicht die Berlin-Biennale, Sie kennen das Gallery Weekend, wo dann eben diese Limousinen auch fahren, aber auch informelle Events gesponsert werden von BMW. All das wird sie reichten einen oder statteten einen den Preis der Freunde der Berliner Nationalgalerie aus, der Verein für junge zeitgenössische Künstler hip war. Sie inszenierten und konfigurierten den in einem Live-Performance-Room in der Tate Modern. Also ganz, ganz bewusst gehen sie dorthin, wo diese Kunstfelder eben gerade am Entstehen sind, wo sie sozusagen auf hippe Transfers in die zeitgenössische Mittelschicht sozusagen hoffen lässt. Und was Sie hier sehen, ist sehr interessant, auch im Konfliktfeld. Es gab bis vor kurzem eine, oder es gibt sie immer noch, eine enge Zusammenarbeit mit der Guggenheim Foundation. Sie kennen ja auch das Guggenheim-Prinzip, sozusagen die Markenintronisierung eines Museums, das dann global sozusagen in Bilbao, aber auch in Abu Dhabi, wo immer man sozusagen Sponsorengelder mit spektakulären Inszenierungen und Architekturen umsetzen kann, eingehen kann. Und mit dieser Guggenheim Foundation und dem Guggenheim Museum in New York etabliert BMW zwischen 2011 und 2016 das sogenannte BMW Guggenheim Lab. Ja, das ist auch ein absolut, das sehen Sie hier, das ist der Berliner Standort, hat begonnen in New York, die erste Station. In Berlin ist es gerade zu Ende gegangen. Und das Laboratorium ist sozusagen momentan sozusagen die Geheimchiffre aller dieser Bewegungen. Man spricht, Eliasson spricht auch nicht mal vom Atelier oder von der Werkstatt. Es ist alles Labor, es ist ein Labor. Wir sind also sozusagen, wir sind in dieser Laboratoriumsphase im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch in der Selbstinszenierung. Es geht hier wirklich auch um Transfers zwischen Wissenschaft, zwischen medialer Deutungsmacht, um eben solche Begriffe und die dann eben auch von anschlussfähigen Unternehmen, die sehr, sehr viel Geld in diese Geschichten stecken, sozusagen genutzt werden. Und dieses sogenannte Guggenheim Lab, BMW Guggenheim Lab, ist quasi eine 30 Meter lange Leichtbauhalle, sehr, sehr simpel, Sie sehen das eigentlich. Sie sehen hier unten ein paar Stühle aufgestellt, da gibt es ein paar Informationstafeln, ein paar Monitore etc. Und es gibt ein ausgeklügeltes Veranstaltungssegment, wo quasi auf die Situation der Urbanitätsprobleme in den Großstädten eingegangen werden soll. Also die weiteren Stationen sind natürlich dann globalisiert, alle großen Zentren dieser Welt. Und das soll diskutiert werden, das soll Diskurs generiert werden. Quasi Diskurs als Produkt einer Marktschöpfungskette eines Unternehmens. Und wie reagiert eigentlich dann das diskursaffine Stadtpublikum? Das ist ja ein sehr interessanter Fall. Und anfangs sollte dieses mobile Laboratorium in den aktuellen Problemlagen der Großstädte errichtet werden, was ja interessant gewesen wäre, auch wenn man jetzt mal den Sponsor weglässt. Und in Berlin-Kreuzberg, in quasi so einer Schnittfläche zu den Neuköllner Problemlagen errichtet werden. Aber dort erwuchs Widerstand in Gestalt einer mit Sachbeschädigung und Farbbeutelwürfen drohenden Initiative BMW Lab verhindern, der zu einer Verlegung des Projektes aus Kreuzberg eben in den Prenzlauer Berg führte, wo das Lab im ehemaligen Fabrikgeländer Pfefferberg, wir haben das ja schon bei Eliasson gehört, stationiert wurde. Die zeitgenössische Kunst, ich hatte das bereits gesagt, im Allgemeinen und der Standort Berlin im Besonderen, zeigen sich also als herausgehobene Aktivitätsfelder der Kunstförderung durch BMW und sie wird durch vielerlei andere Aktivitäten ergänzt. Ich hatte sie bereits genannt. Eine andere interessante ist übrigens die weltweit erste Online-Plattform für Sammler zeitgenössischer Kunst, die quasi dann über diese Online-Plattform miteinander informell kooperieren können, aber wo sich natürlich auch Interessenten über diese privaten Kunstsammlungen informieren können. Und auch hier wieder ein kleines kurzes Zitat für dieses Aktivitätsfeld von Thomas Giers, das ist der Leiter der Kulturkommunikation bei BMW, in der BMW-Zentrale in München. Und ist ein ganz interessanter Typ, selber Kunstwissenschaftler, war Kurator, hat lange Zeit für die Taz aus New York berichtet, bevor er dann eben zum einem der mächtigsten Vermittler von Unternehmensgeldern für Kunstproduktion wurde. Er ist aber zugleich auch Kurator, hat etwa auch gerade große Ausstellungen kuratiert etc. Also Sie sehen, diese Verklasterung, diese Verkleisterung der bislang getrennten Aktivitätsfelder ist auch in diesem Sinne durchführbar. Und er sagt sehr programmatisch, uns interessiert nicht mehr die klassische Förderungsprogrammatik von BME, es geht um die Generierung eigener Formate. Und das ist der entscheidende Punkt. Es geht also nicht mehr, dass man etwas mäzenatisch unterstützt. Es geht nicht mehr darum, dass man vielleicht einen Katalog finanziert oder eine Präsentation. Nein, es geht um eigene Formate, die man selbst ausdenkt und für die man sich dann mittels sehr, sehr viel Geld und auch Kunstmittlermöglichkeiten eben sozusagen Räume schafft, die in einem gehobenen Setting dann ihren Platz finden. Ja, das waren, wie viel Zeit haben wir denn überhaupt noch? Ganz, ja, okay. Ich will das noch zusammenführen, synthetisieren, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das waren 5 ganz aktuelle, nicht nur Immobilienbeispiele, sondern 5 ganz aktuelle Beispiele von Akteuren in diesem Kunstfeld. Und kein Mensch kann heute sagen, was diese neue Verklasterung, etwa bei der Kunstmesse etc., was diese neue Generation von Kunstsammlern, was die aus dem Kunstfeld, das wir kennen und auch lieben, wir lieben es ja, dass es so viele öffentliche Museen gibt, dass es so viele Galerien gibt, die eben auch existieren können, was in den nächsten 10 Jahren daraus erwachsen wird. Das ist ein interessantes Feld und Ihnen wird das natürlich, Sie werden das beobachten können und vielleicht auch analysieren. Ich wollte Ihnen jetzt nur erstmal so Art als Phänomenologie, als kleinen Einstieg sozusagen diese Problematik, die ja auch wissenschaftlich nicht untersucht wird, auch publizistisch nicht. Ich hatte ja bereits schon von den Zwängen gesprochen, denen kritische Journalisten quasi anheimfallen, wenn sie sich diesen Dingen ändern. Und ich auch selbst, es gibt nächsten Monat, Mitte Juni in Leipzig, eine große Tagung, die wir organisieren zu diesem Problem. Und ich habe im Vorfeld eines Vortrages dann versucht, mal ökonomische Basisdaten über diese Galeristen etc. zu erlangen. Und das ist eben dann wieder die große Diskrepanz des Kapitalismus, dass es sich zwar maßgeblich um Ökonomie handelt, aber dass das Wissen um diese Ökonomie sehr, sehr, sehr schwierig und sehr teuer zu erlangen ist. Und das muss man lernen, dass in diesem Feld das Wissen eben nicht aus den Zeitungen oder aus Sekundärliteratur geschöpft werden kann, sondern eigentlich nur aus teilnehmender Beobachtung, wenn man dieses Modell der Forschung der Ethnologie vielleicht mal heranziehen will, oder aber eben mit einer gehörigen Kapitalausstattung, dass man dann eben auch mit Wirtschaftsauskunftsteilen etc., mit gewissen Dingen überhaupt Daten generieren kann, die ein beschreibbares Modell etwa anbieten. Ich möchte aber noch sozusagen synthetisieren, bevor wir dann vielleicht auch diskutieren können, noch ein paar Dinge hinzusetzen. Ich hatte von dieser Attraktionsaufwertung der Kunstmessen gesprochen. Das ist ein Spiegelartikel, der, ich glaube, ich weiß nicht welchem Jahr, ich glaube 2007, im Zuge dieser Aufwertung der Art Basel Miami Beach, das ist der absolute, sozusagen die Spielwiese der Alpha-Tiere, so wurde das immer auch genannt, etc. Ich hab das mal 2-mal beobachten können, wo die Partys sozusagen im Art Deco-Distrikt da ständig stattfanden. Ich habe das nicht so erlebt, das ist eine andere Sache. Vielleicht habe ich auch nicht die richtigen Eintrittskarten gehabt, das ist dort auch sehr wichtig. Aber Sie sehen, wie ein kritisches Medium, wie der Spiegel, also quasi völlig distanzlos diese Geschichte in gewisser Weise trotz einer halbwegs kritischen Subline in diese Welt transponiert. Ohne genau hinzuschauen, ohne genau überhaupt zu sagen, ich habe jetzt nicht den ganzen Artikel mitgebracht, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sozusagen unsere kritischen Mediatoren, unsere Beobachter völlig ausfallen in diesem Prozess, weil sie sozusagen sich in dieses Feld integrieren müssen, Teilhaber sein müssen, um überhaupt akzeptiert zu werden, um überhaupt Kenntnis von diesen Prozessen zu erlangen. Das ist interessant. Die Schweiz, Art Basel, ist ja das große Erfolgsmodell für die weltweit wichtigste, umsatzstärkste Messe. Und Sam Keller, der junge, dynamische, eher wie ein hipper DJ aussehende Messechef, der jetzt die Von der Song Bayerler in Basel leitet, kam auf die Idee, wir müssen diese Messe nach Amerika bringen, wo das Geld ist. Der meiste Umsatz im Kunstmarkt wird eben in Nordamerika getätigt, inzwischen auch in Südamerika großteils. Aber und was machen die Schweizer? Die bringen alles mit. Sie sehen hier die Container, die verschifft werden, die bringt dort jede Schraube mit, jede Stellwand, alles. um dann dort im Convention Center in Miami Beach dann innerhalb kurzer Zeit mit Schweizer Fachleuten ihre Messe anzubieten. Das ist also ein interessantes Abenteuer. Und was machen die Schweizer? Völlig eben marktdurchdacht. Sie stellen diese Container nicht einfach irgendwo hin oder ab auf dem Abstellplatz, sondern direkt an den Strand und machen daraus die Art Positions. Das ist sozusagen ein Vorfeld, ein Zulassungs-Eventualitätsfeld für künftige Teilnehmer dieser Messe. Junge Galerien, die hier eingeladen werden, die müssen natürlich auch Geld bezahlen dafür, die das gerne tun. Und die dürfen dann in diesen absolut aufgeheizten Containern dann am Strand direkt, und die Damen steigen dann mit von ihren Stöckelschuhen direkt dann in diese Container hinein, und die finden das top und die finden das hip, die finden das ganz toll, dass sie jetzt sozusagen die Welt so richtig unter Füßen haben. Und fast in einem prostituierten Milieu kann man das fast vollziehen, prostituiert sich sozusagen die junge Nachwuchsware an zeitgenössischer Kunst. Wer das einmal gesehen hat, dann auch mit den zugehörigen Nacktbade-Events, und da spielen natürlich angesagte Punk-Bands, ganz interessant, Punk-Bands sozusagen, das physische Hauptnahrungsmittel ist natürlich nicht das Bier, sondern Champagner, ist ja klar. Also es ist eine ganz krude Mischung und Vermischung zwischen neureichen Reichtumsattitüden und in gewisser Weise sozusagen die abendländische Delegitimierung sozusagen eingeführter Praxen im Umgang mit Kunstrepräsentation. Interessant ist aber auch, dass, ich will das jetzt nicht abwerten, dass es nicht die Neureichen sind, die nun sozusagen zur Hauptzielgruppe oder zur Hauptproblemlage sozusagen dieses Prozesses sind. Wir haben das ja auch in Deutschland. Sie gehören vielleicht selber dazu, also ich wage mir das jetzt nicht anmaßen. Wir haben ja in den westlichen Industriestaaten in den letzten Jahren bereits registrieren können die Ankunft einer historisch einzigartigen Erbengeneration. Allein in Deutschland soll das Erbaufkommen in den nächsten Jahren, Sie haben das alles schon mal gelesen, das ist alles sicherlich auch nur, sind das alles nur Zahlen, bis zu 2,5 Billionen Euro betragen, und in den USA wird der Anstieg des Generationentransfers bis 2052 auf 136 Billionen US-Dollar prognostiziert. Und da kommt natürlich hinzu, dass es eben nicht nur Abramowitsch oder irgendwelche Scheichs aus Abu Dhabi sind oder aus Dubai oder aus Sharjah, aus den ganzen Emiraten, die in diesem globalen Kunstevent mitspielen. Es sind auch die nachwachsenden Eigeneliten, die etwa Bilder von Martin Eder, hier Gert-Harry Lübcke beim Hängen eines seiner Werke, kaufen. Hier nochmal Lübcke als ein Prototyp eines Erfolgsgaleristen, der natürlich genauso gehypt dann auch von den hiesigen Printmedien sozusagen aufgebaut wurde. Hier nochmal eine Berliner Zeitschrift aus dem Jahre 2006, und hier ist das sehr, sehr deutlich abzulesen, was ich erst gesagt habe. Die bildende Kunst hier als sozusagen das Trendsetter-Medium, als die neue Leitkultur quasi des digitalen Kapitalismus. Und das muss nicht so sein, aber versuchen Sie das selbst herauszufinden, wie Sie das sehen, ob Sie das, diese These auch teilen können. Ich finde das sehr, sehr interessant. Und aus diesem Punkt, es gibt eine enorme Publizistik, Kunstratgeberliteratur, wie werde ich Sammler, was muss ich sammeln, etc., was ist etc. Es gibt einen enormen Wissensbedarf natürlich, dass dann auch in solchen populärwissenschaftlichen Geschichten dann eine Rolle spielt. Selbst in den kunsthistorischen Instituten wird das natürlich meist erst mal am Rande behandelt, aber wenn Sie dann genauer schauen, was die Leute dann später machen wollen, spielt das natürlich eine große Rolle. Aber, und jetzt bin ich am Eigentlichen, es gibt natürlich in Deutschland, wie in der Schweiz, einen Prozess, der sich sozusagen von den alten Konventionen, also dass man Reichtum nicht öffentlich ausstellt, dass man mäzenatisch tätig sein wird, etc., nicht vollends abkoppelt. Und Sie haben vielleicht beobachtet diesen, auch in der Zeitgeschichte, auch in der Politikwissenschaft, aber auch im Feuilleton, diesen Diskurs um die sogenannte neue Bürgerlichkeit. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gehört haben. Und gerade Dresden ist ja von der Zeit sozusagen als einen der Hauptorte dieser neuen Bürgerlichkeit ausgemacht worden. Das hat damit zu tun, dass wir in Dresden ein aus der DDR-Zeit noch stammendes Restmilieu eines Bildungsbürgertums ja noch haben. Sie kennen Uwe Telkamps Erfolgsroman Der Turm. Und das wurde sozusagen in einen Kontext gestellt mit dieser neuen Bürgerlichkeitskultur, einer neuen Erbengeneration, die eben diese bildenden Künste maßgeblich als ein Repräsentationsmedium, könnte man negativerweise sagen, aber auch als ein Erfahrungsmedium natürlich für Kunstkonsum überhaupt ansieht. Ja, das ist eine Sache, die ganz wichtig ist. Hier habe ich Ihnen mal ein Bild von einem dieser Kunstmesse-Spots mitgebracht in Dubai. Das ist Herr Pahl von der Galerie Thomas in München, der gerade mit einem Scheich da verhandelt über einen Andy Warhol Siebdruck. Signifikanter geht es ja nicht, um was es da geht quasi. Ne? Das sind alles interessante Dinge, die da eine Rolle spielen und wie auch kulturelle Transfers da völlig aufgelöst werden. Die Galeristen aus Europa und aus Nordamerika, die zum ersten Mal in den arabischen Raum gingen, ließen alle so Frauenporträts, die im nackten Bereich und so weiter, ließen sie alle erstmal zu Hause und machten dann vor allen Dingen solche Sachen, auf kalligraphische Sachen, teilweise auch auf arabische Künstler, die in Deutschland lebten. Und es ist ja momentan ein sehr gehyptes Feld, auch in diesem Feld. Aber man merkte sehr schnell, trotz Alkoholverbots, trotz aller Reglementierung, trotz aller Probleme, die diese arabischen Emirate ja haben und trotz aller Hybris, ja, wenn Sie Dubai quasi sehen, auch als Kunstmetropole, sich selbst ernennende Kunstmetropole, war das dann bei der zweiten, dritten Auflage überhaupt kein Problem mehr, sodass die alten amerikanisch beeinflussten Zeigegewohnheiten dann auch sozusagen in diesen arabischen Raum hinein sozusagen transferierten. Vielleicht abschließend noch die Tätigkeit Boros ist ja, kann man sagen, ist ein Einzelfall, werden Sie vielleicht sagen. Ne? Es ist eben kein Einzelfall. Sie sehen hier die Auguststraße in Berlin Mitte, kennen Sie, war ein ganz wichtiger Galeriendistrikt vor 10 Jahren. Inzwischen gibt es dort kaum noch eine bedeutende Galerie, bis auf Eigenart, der eine seiner beiden Berliner Galerien dort weiterhin betreibt und 2, 3 anderen, die eher Dependance-Charakter tragen. Und hier sehen Sie das Privatmuseum eines der potentesten deutschen Kunstsammler, Thomas Olbricht, der jahrelang seine Werke in Museen zeigte, etwa in dem Sammlermuseum Weserburg in Bremen, und der dann genau dem Trend folgend, wie Borosch sagte, nein, es ist Schluss, ich baue mir mein eigenes Haus und reglementiere meine gesamten Eintrittsmöglichkeiten, meine Verwertungsmöglichkeiten auf ganz, ganz eigene Weise. Und das neueste Beispiel jetzt vom Gallery Weekend ist, das ist übrigens der Innenraum eines dieser wunderbar ausgestatteten, absolut mit allen Medien versehenen, mit einem tollen Café und mit extrem gut ausgestatteten Publikationen antretenden Shop etc. Das ist der Innenraum. Also da kann ein deutsches Museum überhaupt nicht mithalten. Und das ist der absolut neueste Schrei. Das ist jetzt am Samstag entstanden, das Foto. Das ist die ehemalige Fahrbereitschaft des SED-Zentralkomitees. Also dort, da gab es eine eigene Sauna, also richtig ein Mikrokosmos, wenn man will. Und dadurch, dass das an der Peripherie von Ost-Berlin liegt, in Lichtenberg, ist das bislang noch nicht verwertet worden. Aber Sie sehen, Olbricht, die haben alle ihre Häuser gebaut. Es ist sehr, sehr teuer geworden dort, nicht nur zu leben, sondern auch zu bauen. Also weicht man zunehmend an die Peripherielagen aus. Und das war sozusagen der letzte Schrei. Dieser Sammler, Axel Haubrock heißt der Mann, hat, weiß nicht, wo er sein Geld bezogen hat, gibt auch keinerlei Informationen darüber, kaufte dieses ganze Areal und gewährte den dort darin noch existierenden Kleinfirmen, so eine Kfz-Werkstatt und sowas, ne? Bleiberecht, die dürfen dort wohnen, und das sind also, ich glaube, 15 Gebäude, das ist wie so eine kleine Fabrikanlage, so wie die Pfeffer, wie das Pfefferwerk von Eliasson, und es wird, denke ich mal, nicht 10 Jahre dauern, dann sieht es dort genauso aus. Interessant ist das, was ich sagte mit den Vermittlungsintentionen. Also es kam, dadurch, dass es im Galerie-Weekend-Programm annonciert war, kamen jede Menge Leute, also ich auch, bin auch hingefahren, etc., und wir standen alle dann erstmal an diesem Hof. Und keiner wusste was, und es war keiner da von den sozusagen Organisatoren. Es gab keine Informationen, weder gedruckt noch mündlich etc. Und dann gab es ein ganz kleines Hinweisschildchen, sehen Sie da oben? Abstrakt steht da drauf. Ne? So. Und nachdem die Leute meandert durch alle anderen Gebäude gegangen waren, die Treppen hoch, sie haben sich sogar die Toiletten angeguckt, die Sauna angeguckt, Mein Gott, wo ist denn die Kunst? Wo ist denn die Kunst? Nicht, das mag ja sehr interessant gehen, aber wenn Sie da fünfmal die Treppe aufgegangen sind, ist das nicht mehr so interessant. Kam man dann in diesen Raum und dann zeigt der Herr Hauprock in der Tat einige seiner Werke. Hier ist ein Blick nochmal in den Hof, so ein bisschen mit so Militärtand verziert. Das finden ja viele Leute, die anders aufgewachsen sind, sehr, sehr exotisch. Ich habe leider jetzt kein Bild. Zeigte er dann doch Teile seiner Ausstellung. Aber die Intention ist quasi, sich diese Aura, im benjaminschen Sinne, sich diese Aura eines kruden, gehippten, gehypten Areals noch mit scheinbar unverbrauchtem Charme, mit im scheinbar noch zu erschließenden Ressourcen für den eigenen demonstrativen Kunstkonsum sozusagen zu implantieren. Und das ist interessant und das ist ein Trend, der eben die bislang gesetzten Standards in Museen, öffentlichen Rundgängen entscheidend beeinflusst und der natürlich dann auch dazu führt, dass viele Künstler, wenn sie die Entscheidung haben, heute ein Werk, sagen wir mal, das einen Marktwert von 30.000 Euro hat, für 12.000 Euro Sonderpreis an ein markussüchtiges Museum zu geben oder für 27.000 Euro Rabattpreis an einen Sammler, können Sie sich entscheiden, wer das Bild bekommt. Und es ist in der Tat so, wenn Sie heute Kunstsammlungen anschauen von Privatsammlern mit Kunstsammlungen in öffentlichen Museen, werden Sie merken, dass wir in 20, 30 Jahren ein Riesenproblem haben, weil die Museen diese Kunstentwicklung der letzten 20 Jahre nicht annähernd in ihren Eigenbeständen sozusagen vorführbar machen. Dann kommt es dazu, wie es bislang immer gehandhabt wurde, man bietet Sammlern ein riesiges Terrain, man baut am Hamburger Bahnhof ganze Trakte dafür etc. Aber diese Sammler wollen das nicht mehr. Das, was vorher funktioniert hat, dass man dann durch Hofierung, durch Investment der öffentlichen Hand diese Lücke geschlossen hat, das funktioniert nicht mehr, weil diese Leute ihre eigenen Schauorte, ihre eigenen Reglements aufstellen und das ist das Neue an diesem Prozess. Insofern ist das ein ganz, ganz spannendes Thema und ich kann Sie nur ermuntern, da auch mal kritisch hinzuschauen, eben zu gucken, warum das gerade in dieser bildenden Kunst so ist. Nach meiner Meinung ist es in keiner anderen Kunst Gattung so verzeichnen. Ja. Na, erstmal schönen Dank. Das war ein bisschen länger. Als das. Ja, stellen Sie Fragen und wenn Sie noch was wissen wollen, also es ist natürlich ein abendfüllendes Thema, über das wir hier reden können. Ja, aber wenn ich noch 10 Minuten habe, will ich auch noch füllen. Also es ist einfach, wenn Sie jetzt Dresdner Verhältnisse anschauen, dann werden Sie diesen Prozess natürlich nicht in dieser Dichte und auch nicht in dieser Problematik erleben. Wir haben in Dresden in jeder Generation eigentlich eine marktfähige Galerie. Es ist ganz wichtig, eine Galerie wird ja meist von einem Menschen gegründet, der dann mit seinen Zeitgenossen, mit seiner Generationskohorte, wie die Soziologen sagen, umgeht. Also wir haben eine Galerie, das ist die Galerie Döbele, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, für die älteren Künstler. Wir haben die Galerie Gebrüder Lehmann für die mittlere Generation, also meine Generation. Und wir haben die Galerie Bär und die kleinen Projekträume, die darum existieren, für die jüngere Generation. Das sind diese drei Dresdner Galerien, die Sie gerne auch mal besuchen sollten, wenn Sie das nicht schon getan haben, die teilweise auch in den Berliner Fältchen mit hineingehören. Die Galerie Gebrüder Lehmann ist eine der in diesem Galerie-Weekend gesetzten Galerien. Also sie spielen durchaus auch in diesem Rahmen mit und werden auch international bei den Großmessen zugelassen. Ne? Abschließend will ich noch ein Bild zeigen. Das, was ich erst sozusagen überblättert habe, ist auch erst am Wochenende entstanden. Und das markiert ein Thema, was wir vielleicht mit dem Wort der Verklasterung sehr deutlich machen können. Das ist in der Lindenstraße, also auf dieser linken Seite befindet sich das Axel Springer Hochhaus, also die Kernzentrale sozusagen der kapitalistischen Großmacht in West-Berlin. Heute Rudi-Dutschke-Straße und vorn dann die Taz-Zentrale, also da haben Sie ja die Spannungslage politischer Macht in Reinkarnation. Und gleich daneben ist die Lindenstraße Und diese beiden Häuser, zunächst dieses linke, kaufte sich ein inkognito bleibender Kunstsammler, Herr de Guerrer, so ähnlich heißt er, ist ein Schwede, und der kaufte dann auch dieses Gebäude und baute in dem gesamten Obergeschoss seine private Kunstsammlung aus. Die war jetzt im Rahmen, hat einen Fantasienamen, glaube ich, Vartilager oder so, ich habe es mir nicht gemerkt, also ein Fantasiename, der dann quasi den Eindruck erwecken soll, es handelt sich dabei um eine Galerie, ist aber keine Galerie, die hat nur einmal in der Woche, nämlich am Samstag auf, und die hat momentan eine Schütte-Skulpturenausstellung, wunderbare Arbeiten teilweise, und dieser Mensch hat es geschafft, durch kluges Investment, skandinavisch geprägt, dieses Haus fast ausschließlich mit Galerien, mit marktführenden Galerien sozusagen zu bestücken. Ja, also hier unten links, ganz unten links, sitzt übrigens Gebrüder Lehmann aus Dresden, die hier den Berliner Dependance-Raum haben. Wir haben hier große Galerien, also die auch international zu den Trendsettern gehören. Und das ist der neue Trend, dass man es verklustert, vernetzt, entzieht. Dass man quasi nicht mehr Auguststraße hoch und runter geht, sondern man hat hier alles in einem Raum, alles in einem Haus. Man kann also quasi 15, 16, 17, 18 Galerien als Sammler, als Kunde durchstreifen und nicht irgendwelche Galerien, sondern nur diese Galerien, die man quasi selektiv zu den Ausgewählten hält. Also das sind ganz normal, auch hier werden Sie wieder jeglicher Verzicht auf Außenwerbung, jeglicher Verzicht auf Annoncierung, jegliches Verzicht auf öffentliche Vermittlung finden. Als ich da am Samstag oben war, sah man, kommt man rein, es gibt für jeden Raum eine Wachkraft, also allein die Kosten, die das verursacht. Und Sie sehen quasi von der Ästhetik das Gefühl, Sie sind in einer Galerie. Es gibt also ein Board, da stehen lauter Kataloge. Aber wenn Sie sich die Kataloge nehmen, ist das kein Katalog im klassischen Sinne, den eine Galerie vielleicht einen Auftrag gibt oder ein Kunsthaus oder ein Museum, sondern das sind vom Sammler selbst gewählte Zusammenstellung seiner Werke. Sie finden nicht eine Seite Text in diesem Buch. Es steht dann einfach nur zwei Namen, in dem Falle war es eben dieses Vartilager, das ist ein Synonym für den Sammler, und Schütte. Ja? Also das ist eine sehr, sehr deutlich werdende Trendsetzung, dass man mit Vermittlung, für öffentlich, mit Politisierung überhaupt nichts mehr im Hut hat. Man will es privatisieren, man will seine exklusive Eigenwelt, die ja sehr ästhetisch intellektuell hochfliegend sein kann. Das ist überhaupt nicht das Thema. Es können ja sehr, sehr interessante Menschen sein. Aber sie entziehen mit dieser Praxis quasi dem normalen Kunstpublikum sozusagen die Wirkungsmöglichkeit in diesen ja zunehmend auch für normale Menschen schwer, wenn sie nicht mit großem Ehrgeiz und großem Selbstbewusstsein ausgestattet sind, zu beschreitenden Räumen. Und das ist eine ganz, ganz schlimme Entwicklung, finde ich, die uns eben sehr, sehr stark an amerikanische Verhältnisse rückbindet. Und das, was die europäische Tradition ist, dass man öffentlich ist, dass man jeder Mensch quasi die Chance hat, Kunstwerke zu sehen, wird damit zunehmend zumindest in Frage gestellt. Warum stehen wir denn dann als eventuelle junge Kunstschaffende so? Also wie gehen wir da vor? Produzenten sind vielleicht schon lange out oder frisch getauft, ich weiß nicht, aber was sind da überhaupt Möglichkeiten, da vorzugehen oder einfach auch Es gibt ja auch Galerien, die sich diesem Trend widersetzen. Das Problem des Kapitalismus besteht auch daran, dass es inzwischen in der Lage ist, jede Kritik sofort innerhalb kürzester Zeit zu inkludieren. Und gerade das Kunstfeld macht das ja wunderbar deutlich. Das gelingt aber dennoch durch eine Kontinuitätserzwingung. Zum Beispiel gibt es die Galerie KOW, die aus Leipzig übrigens stammt, die das sehr, sehr prononciert, das Politische, also auch die Frage, die sie stellen, eben immer in den Fokus stellt. Aber das Problem ist halt, selbst diese gegenläufige Strategie braucht eine Kapitalausstattung. Und es sind während in den 68er oder 70er Jahren in West-Berlin ja sehr viele Medienunternehmen mit linker Hand finanziert worden. Denken Sie an die Taz oder an die ganzen anderen Strategien, da gab es ja viele Verlage. Fehlt im heutigen Sinne eigentlich ja die Formatierung oder die Sondierung von Kapitalquellen in diesem Segment. Also die quasi dann auch in eine kritische Dauerrepräsentanz sozusagen sicherstellen will. Ja? In der Musik, ich war, da war auch gerade so ein Punk-Art-Festival, so Monster Bash hieß das, waren wir mal kurz drauf. Da funktioniert das. Da haben sie Veganer-Initiativen, da haben sie gegen Tierschutz alles richtig, das ist ein Milieu, was sie in diesen Musik-Dinger eingespeist sind. Das ist im Kunstfeld überhaupt nicht der Fall. Da ist eben diese Reichtumsrezeption so, wie soll ich sagen, so überstrahlend bislang heute noch, dass diese Initiativen selbst von den halbwegs kritischen Medien nicht ernst genommen werden oder meist nicht ernst genommen werden. Und was Sie sagten mit den Produzentengalerien, das ist ein Begriff, der aus den 70er Jahren kommt und heute natürlich funktionieren kann. Aber auch hier haben wir das Problem, dass Produzentengalerien, denken Sie an diese Galerien Discos Amerika, die es alles mal gegeben hat, dass die natürlich teilweise nur benutzt werden, um möglichst schnell mit einem Gruppenformat in den Normaldiskurs zu kommen. Es sind also auch hier fehlt die Kontinuität, die Sie brauchen, um in diesem Feld zu arbeiten. Das ist jetzt vielleicht etwas dürftig geantwortet, aber es gibt natürlich immer auch interessante Initiativen, aber es fehlen Investoren dafür. Es fehlen, und die öffentliche Hand scheidet aus durch Finanzknappheit, wenn man das formulieren. Ja, also wenn es jetzt dann doch eine Abwanderungswelle gibt, zu Recht, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht haben Sie auf diese Weise ja auch mal die Möglichkeit, in das Kunstfeld hineinzuschauen. Vielen Dank.